Ich bin ein Seemann. Die Mitbürger können es sehen an meiner Kapitänsmütze und den Leninorden auf meiner Jacke und den Sportabzeichen vom Samariterbund. Mit meinem Fahrrad segle ich über die Dächer, Schifferhoi, und alle Mann an Deck. Das ist Seemannssprache. Und im grünen Tang schläft es sich lang, nämlich für ewig. An dieser Wurstbude gehe ich vor Anker und bestelle ein Bier und eine Buddel Rum. Ich bin auch Begründer und Ehrenmitglied der Gewerkschaft der Seeleute und Meerjungfrauen. Die hören alle auf mein Kommando, denn ich bin ihr Admiral, wenn ich auch nur ein einfacher Matrose bin und Kapitän auf den 7 Weltmeeren. Früher waren es 8. 8 Welten und 8 Meere auf jeder Welt und in jedem Meer 8.800 Meerjungfrauen, die trösten die ertrunkenen Seeleute, dass sie ertrunken sind. Denn im grünen Tang schläft es sich lang. Und ertrunken sein ist ein hartes Los, wenn man es auch nicht mehr weiß. Aber die ertrunkenen Seeleute leben noch lang. Sie leben mit den Meerjungfrauen und feiern ein ewiges Fest der Liebe und träumen von ihrem Leben, das sie hätten leben können, anstatt zu ertrinken. Aber Seeleute müssen ertrinken, das ist Seemannslos. Und wer es nicht weiß, hat es nie gewusst, das ist auch so eine Sache, denn Nichtwissen schützt vor Torheit nicht, und das Gesetz ist für alle Mann gleich. Denn jeder muss vor dem Gesetz sich beugen, das ist Pflicht, und Pflicht geht vor der Moral. Ich bin Seemann. Ihr seht es an meiner Mütze, denn ich trage keinen Hut. Und an den Wimpeln auf meinem Fahrrad, das beflaggt ist mit den Wimpeln von aller Herren Länder, auf und unter der Erde. Denn auch unter der Erde ist mein Hafen, wo ich vor Anker gehe und meine Braut suche in ihrer Einsamkeit. Denn wir Seeleute haben eine Braut in jedem Hafen und auch einen Bräutigam, das ist so Brauch. Und der Bräutigam darf die Braut küssen und der Seemann steht da und schaut zu und muss weinen, denn er die Braut nicht küssen darf. Denn die Braut küsst den Bräutigam, das ist so Brauch. Und der Seemann muss weinen, das ist Seemannslos. Und der Seemann hat auch keine Heimat. Er kann von zu Hause nur träumen, aber Träume sind Schäume. Und der Seemann hat nur ein Mütterlein, das um ihn weint, aber kommt er nach Hause, ist schon ein anderer da und hat die Seemannsmütze auf und die Braut im Arm, und das Mütterlein weint um einen anderen. Da ist der Seemann traurig und fährt wieder fort zur See, und fährt nach Eurasien und nach Afroamerika zu den Wilden und nach Australien, wo die Menschen nach unten gehen und hinüberfallen in die Sonne und da ist es um sie geschehen. Aber der Seemann hält sich am Mast und bindet sich fest und wenn der Sturm zu Ende geblasen ist, muss der Seemann Schiffbruch erlitten haben und eine einsame Insel finden, da ist er wieder allein. Denn auf einer einsamen Insel ist niemand, nur der Seemann ist dort, ganz mit sich. Da hat der Seemann seinen linken Arm aufgegessen, denn er sonst verhungert wäre. Aber den Fuß kann man nicht essen, ohne das Gehen zu verlernen. Das ist von Rechts wegen ein Naturgesetz, so wie das Fallen ein Naturgesetz ist und man unter der Welt nicht durchgehen kann. Aber sie glauben es nicht und gehen unten durch und da ist es um sie geschehen. Denn alles kann man nicht, auch der Seemann nicht. Und der Seemann ist doch der Admiral von allen, auch wenn sie es nicht glauben und über ihn lachen, obwohl sie die Mütze sehen. Und die Mütze ist ja sichtbar, sonst wäre der Seemann doch unsichtbar und niemand könnte ihn sehen und über ihn lachen, was ihn wiederum traurig macht. Aber er weiß, das ist Seemannslos und er muss es tragen bis ans Ende der Tage und muss warten, bis er eines Tages wiederkehrt. Denn wiederkehren wird er, so wie die Sonne jeden Tag wiederkehrt, und der Mond und die Gestirne am Himmel, wenn sie sich drehen, und der Bogen aus Regen, der über den Wolken schwebt, wie eine rettende Hand. Denn gerettet muss er werden, der Seemann, aus Schiffbruch und Seenot und Sturmesbrausen. Gerettet wird er und erlöst eines Tages, der schön sein wird. Doch wann das ist, das weiß niemand, nicht einmal Gott. Der Seemann hat keine Versicherung gegen das Sterben, denn er geht über alles Risiko hinweg. Er steht unter einer höheren Gewalt, gegen die eine Versicherung nicht erlaubt ist. Und der Seemann hat nur eine einzige Seele, die muss er hergeben, 100 Mal oder 1000, und bekommt nichts dafür als Einsamkeit und ein Grab in den Wellen. Oder in den Wolken. Denn der Seemann segelt mit seinem Fahrrad mit Wimpeln und papierenen Blumen aus Kunstplastik gegen die Träume an, gegen die Träume aller Menschen segelt er quer durch die Wolken und zerteilt die Träume, dass sie hinsinken zu seinen Seiten wie Flitter und Tand. Davon kommt es, dass der Seemann so hundeelend ist, denn er als einziger nicht blind ist und den Träumen sich anvertraut wie ein ewiges Kind. Und hinter den Träumen ist der Himmel klar wie Kristall. Nur die Möwen ziehen hindurch ihn, und die Riesenalke und Albatrosse, von denen manche schon ausgerottet sind durch Dummheit und Gier. Wo sie aber Halt machen auf ihrem Weg, sind die Inseln der Seligen, die kein Mensch je betreten darf, denn selig sind allein die Vögel der Lüfte. Der Seemann aber segelt auf seinem Fahrrad unter dem Eis der Ozeane, wenn die Welten gefroren sind und die Robben durchs grüne Wasser irren und nach Luftlöchern suchen und keines finden. Und all die ertrunkenen Seeleute segeln mit ihm auf ihren verrotteten Schiffen durch das grüne Wasser unter dem Eis und segeln dem Nordpol aller Welten zu und dem Ende der Zeit. Doch die Zeit hat kein Ende. Denn auch die Zeit ist gefroren und kann sich dem Ende nicht zuwenden, und so segeln sie in der gefrorenen Zeit bis in alle Zeit und in Ewigkeit, Amen, und wissen es nicht. Wenn der Seemann an Land geht, schwankt unter ihm der Asphalt, wie für den Landmann die Wogen. Dann steigt der Seemann in einen Hundedreck und macht sich den Schuh ganz kotig. Sowas gibt es an Bord nicht, weil da klar Schiff gemacht wird alle Tage und das Deck immer blank ist wie abgeleckt. Aber der Asphalt ist voll mit Dreck von Hunden und Auswurf von Menschen beiderlei Geschlechts und mit toten Tauben. Da verschüttet der Seemann sein Bier und fällt manchmal hin, weil der Asphalt schwankt unter ihm, und fügt zu dem Dreck auf der Straße noch den seinen hinzu. Und befiehlt der Seemann klar Schiff, dann steigen sie über ihn hinweg mit gerunzelter Stirn und geschütteltem Kopf und halten die Hand vor die Nase. Doch es der Asphalt ist, der so stinkt, denn sie säubern ihn nicht und lassen die Hunde drauf scheißen und die Tauben verrecken, und davon stinkt es. Ei ja, es ist eine große Qual, ein Seemann zu sein auf dem Asphalt und da zu liegen in Dreck und Kot und kein Salzwasser unter sich und kein Sternenhimmel darüber und kein Wogengebraus. Seemannslos.